Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Nur aus der Konversation des Menschen mit dem Menschen entspringen die Ideen. Nicht allein, nur miteinander kommt man zu Begriffen, zur Vernunft überhaupt. Ludwig Feuerbach. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Es ist ein schwierig Ding mit der Kommunikation. Wir sagen das eine und das andere kommt an. Wir entschlüsseln mühsam Wortgebilde, Analogien, Metaphern und stehen doch vor verschlossenen Türen, wenn es um Verständnis geht. Wir hören etwas, was vielleicht nie gesagt wurde. Wir meinen, die Kommunikation sei uns in die Wiege gelegt und wir müssten nur sprechen lernen, um auch kommunizieren zu können. Und dann geht es überall schief. Im privaten wie im öffentlichen Leben. In Ehe und Familie, in Arbeit und Beruf, in der Regierung. Absenkung des Alters der Kinder, wenn sie des Nachzugsalters. Dann kommt der fünfte Punkt und der sechste Punkt kommen sicherlich ob ich auch Asylgründe schaffe außerhalb der politischen und der rassistischen Verfolgung, also auch Gründe, wenn andere Gründe sozusagen, also aus dem Geschlecht oder Ähnlichem. Die Kommunikationswissenschaft hat vielfältige Methoden der Kommunikation entschlüsselt. Sie können verbal oder nonverbal, implizit oder explizit, linear oder zirkulär, dialogisch oder kämpferisch, lösungsorientiert oder eskalierend sein. Doch nutzt dieses Wissen, wenn uns im Alltag meist die Werkzeuge fehlen, so miteinander zu reden, dass es uns dient? Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ähnelt einem Tanz, der gelesen werden will. Doch die Bewegungen dieses Tanzes unterliegen keinen allgemeingültigen Regeln. Da kann man sich schnell auf die Füße treten. Das eigenartige Phänomen der Kommunikation, durch das ein Bewusstsein über das Medium Sprache Zugang zu einem anderen bekommt, ist nicht nur voller geheimer Regeln und Zeichen, sagt der Münchner Ethnologe Frank Heidemann. Es ist auch gespickt mit Fallen und möglichen Missverständnissen. Es gibt zum Beispiel ein Kopfnicken oder ein Kopfschütteln, von dem jemand meint, das sei universell. Da kommt er in eine andere Gesellschaft und sieht, dass jemand den Kopf schüttelt und dabei eigentlich eine Zustimmung signalisieren will. Dass, wenn jemand eine andere Person ruft, dann kann das mit der Handführung zum eigenen Körper sozusagen die Handfläche nach oben, aber auch manchmal die Handfläche nach unten geneigt sein. Man kann einer anderen Meinung sein und dies auch auf eine subtile Art und Weise durch ein Schweigen oder durch ein Weggucken zum Ausdruck bringen, ohne jetzt zu sagen, da bin ich aber anderer Meinung. Die Zeichen, die man verwendet, sind so unterschiedlich, wie sie eigentlich nur sein können. Von Universalien würde ich da eigentlich nicht sprechen. Es scheint, als stelle die Kommunikation für viele Menschen ein gefährliches Glatteis dar. Regeln wären da wie ein Geländer, das vor dem Ausrutschen bewahrt. Denn wie leicht sagt man das Falsche oder verletzt ungewollt Konventionen? Kommunikation ist ja nicht nur Austausch von Gedanken, sie ist auch das Medium, das Gefühle transportiert. Hass und Wut ebenso wie Liebe und Sehnsucht. Diese Gefühle brauchen Regeln und Strategien, um artikuliert und verstanden zu werden. Deshalb spricht der Münchner Ethnologe Frank Heidemann von Ritualen der Kommunikation. Kommunikation ist eigentlich immer mehr oder weniger ritualisiert. Wenn wir ein Ritual begreifen als eine symbolisch verdichtete Handlung, dann sehen wir, dass, wenn fremde Gruppen aufeinander treffen, die sich vorher nicht kannten, sich jede Gruppe an ihrem eigenen Symbolsystem orientieren wird. Insofern versucht jeder mittels der Zeichen und Symbole, die er kennt, jemand anders anzusprechen. Rituale schaffen Sicherheit. Sie geben Abläufe und Strukturen vor, Sie vermitteln Bedeutung und Sinn. Sie schaffen Verbindendes. Ein roter Teppich, der ausgerollt wird, wenn Staatsoberhäupter aus unterschiedlichen Kulturen aufeinanderstoßen, kann eine solche Funktion haben. Denn er symbolisiert ein genau vorbereitetes Protokoll, der jede Handlung einer Choreografie unterwirft, die Missverständnisse vermeiden soll. Begrüßungen folgen ritualisierten Regeln, Gespräche auf Behörden, der Smalltalk bei Festlichkeiten, die Gespräche beim Sonntagmorgenfrühstück, ja oft sogar der erste Flirt. Diese Rituale sind Hilfsmittel gegen das Scheitern der Worte. Doch ein Blick, eine Geste, ein Körperausdruck kann mehr bedeuten als jedes Wort. Und ein Schweigen kann beredter sein als jede Erklärung. Deshalb macht Kommunikation vielen Menschen Angst. Sie kennen die gesellschaftlichen Rituale nicht, sie spüren sie nur. Sie verstummen lieber, statt etwas falsch zu machen. Sie scheuen Ausgrenzung und Konflikte, die aus einem falschen Wort entstehen. Die Psychologin Gesa Heiten ist Kommunikationstrainerin in großen Unternehmen. Sie geht sogar so weit zu sagen, dass wir auf dem Gebiet der Kommunikation meist auf dem Stand von Analphabeten wären, die nur so tun, als könnten sie lesen und schreiben. Das Neue, das wir erst lernen müssen oder wieder lernen müssen, ist das Zuhören. Und gerade bei Unternehmen, die zu uns kommen, die wissen einfach nicht mehr weiter. Die kranken an verschiedenen Prozessen und denken, sie müssten es nur anders ausdrücken. Was wir aber herausgefunden haben, ist, dass die Qualität des Zuhörens noch gar nicht richtig gelernt wurde. Auf das kommt es an. Und es gibt viele Verletzungen, die bei der Kommunikation passieren. Das heißt, ich mache zu, ich höre nicht mehr hin, ich sage nicht mehr das, was ich denke. Und dadurch gelingt mir nicht, die wahren Themen ans Licht zu holen. Oder aber auch, ich werde krank, Depression, alle Formen von Belastungskrankheiten, die psychischen Ausdruck haben, die finden wir dann wieder, wenn nicht zugehört wird, wenn die Kommunikation nicht mehr stimmt. Es ist der Teufelskreis, den viele aus ihrem Arbeitsumfeld kennen. Von der zunächst kollegialen Zusammenarbeit zu Mobbing und Angst. Von Ehrlichkeit und Vertrauen zu Misstrauen und Wut. Bis man nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander redet. Und was ist die Folge von gestörter Kommunikation? Rückzug, Ärger, Frustration, Wut. Schlimmstenfalls Gewalt. In Unternehmen ebenso wie in Schulklassen. Zwischen Staaten ebenso wie zwischen Eheleuten. Grund genug, neue Wege zu gehen, meinen immer öfter Psychologen, Soziologen und Kommunikationsforscher. Die Regeln des Gesprächs, die man uns überliefert hat, dienen uns nicht mehr, glauben sie. Sie fordern, lieber selbstbewusst neue Rituale der Kommunikation zu kreieren, als unter längst überholten Regeln zu leiden. Und dabei durchaus auch einmal zu schauen, welche Formen zwischenmenschlicher Kommunikation andere Kulturen gefunden haben. Gesa Heiten ist in Vergangenheit und Gegenwart fündig geworden. Ich denke, sie haben alle den gleichen Ursprung. Unsere Vorfahren konnten schon so miteinander im Dialog sitzen. Dialog ist eine Form. Es gibt viele Formen der nicht-hierarchischen, gewaltfreien Kommunikation. Ich denke, sie sind alle ähnlich zu verstehen und gehen auf die gleiche Form zurück, die auch schon die alten Kelten und Germanen benutzt haben an Tingstätten, um zuzuhören, um rauszufinden, um was geht es, was ist der Geist, was ist unten drunter, was liegt unten drunter, was wollen wir heben gemeinsam. Sie gehen alle auf einen Ursprung zurück und das ist das Miteinander-Teilen von etwas und nicht das Gegeneinander-Differenzieren. Gehen wir also zu einem Ort früher Dialogkultur, zum Thingvellir nach Island. Hier wurde seit etwa 930 nach Christus das Althing abgehalten, die gesetzgebende Versammlung der freien Männer. Der mythische Ort der Isländer wirkt archaisch. Schwarze, brüchige Lavaflächen, grün in allen Schattierungen, schneebedeckte Berge, die in der klaren Luft fast bläulich schimmern, säumen die Ebene. Im Hintergrund steigen weiße Dampfwolken aus Schlammquellen. Der isländische Historiker Jonas Christiansson steht auf dem ehemaligen Gesetzesfelsen und beschwört mit weiter Geste die Vergangenheit. Þingvellir gehört zu den prachtvollsten Orten in ganz Island. Dieser Ort liegt genau in der Mitte unseres Landes. Die Natur an diesem Ort bietet viele natürliche Vorteile für eine große Thingversammlung. die weiten Ebenen am Fuße des niedrigen Hanges sind gut geeignet als Versammlungsort und hier können die Besucher des Alting ihre Zelte und Buden aufschlagen. Ein besserer Ort lässt sich wohl nicht finden. Das alte Alting hielt seine Sitzungen unter offenem Himmel ab. Die Mitglieder der gesetzgebenden Instanz saßen im Kreis auf Bäumen. Was lässt sich lernen aus dieser alten Tradition? Das Alting war ein Beratungsplatz, dem die umgebende Natur ihren Stempel aufdrückte. Hier sprach der Mensch auf und aus der Natur. Aus den wild gezackten Felsen der Allmännerschlucht, die den Platz nach Norden begrenzen, lassen sich heute noch mit ein wenig Fantasie scharfnasige Gesichter und Tierprofile herauslesen. Für die Isländer vor über 1000 Jahren waren es Ahnen und Schutztiere aus der germanischen Mythologie, die hier mit ihnen zu Rate saßen. Und die Säulen aus Wasserdampf, die aus den heißen Quellen aufstiegen, dürften sie daran erinnert haben, dass die Natur und das menschliche Leben einem ständigen Wandel unterliegen. Die Goden, also die gewählten Vertreter und ihre Berater, saßen im Kreis, bis ein Konsens gefunden war. Es gab in diesem frühen Parlament klare Regeln zum Sprechen und Hören. Alle Teilnehmer waren gleichberechtigt. Gemeinsam beschlossene Gesetze, Richtersprüche und Entscheidungen wurden auf dem Gesetzesfelsen laut proklamiert, so dass das ganze Land und alle Elemente zu Zeugen wurden. Mehr als 8 Jahrhunderte lang blieb diese Institution bestehen. Und selbst heute noch trägt das Parlament der Insel im Nordatlantik den Namen Thing. In den unzähligen indigenen Stammeskulturen rund um den Erdball gab es schon viel früher Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen, um Konflikte zu lösen und Entscheidungen herbeizuführen. Überall auf der Welt haben Ethnologen Rituale der Kommunikation entdeckt, in denen die am meisten anerkannten Männer und Frauen der Stämme im Kreis zusammenkamen, um nach überlieferten Regeln die Herausforderungen des Alltags miteinander zu besprechen. Der über 80-jährige indianische Älteste Manitonquot vom Stamm der amerikanischen Wampanoag spricht bis heute ehrfurchtsvoll vom Way of Council, dem traditionellen Weg des Kreises, den er schon von seinen Eltern und Großeltern gelehrt bekam. Der Kreis ist ein Symbol für Einheit. Alles in einem Kreis ist von gleicher Wichtigkeit. Deshalb ist der Kreis für uns ein zentrales Symbol für gesunde menschliche Gemeinschaften. Wenn Menschen in einem Kreis zusammenkommen, um sich auszutauschen, sollte jede Aussage als gleich wichtig gesehen werden. In einem Kreis gibt es keine Hierarchie der Macht. Stattdessen wird jeder unterstützt und in seinem Sein erhöht. In this way, everybody is supported, their being is enhanced. Aber der alte Indianer sieht diese Tradition längst nicht mehr als eine Kommunikationsform, die nur den indigenen Traditionen dient und ein Leben in der Wildnis voraussetzt. Er hat in seinem beruflichen Leben in der modernen Welt als Intendant eines kleinen Theaters Konflikte im Ensemble nach dem Weg des Kreises gelöst. Dann hat er das alte Wissen wieder in die indianischen Versammlungen gebracht, wo es schon fast vergessen war. Später hat er die gleiche Methode eingesetzt, um in amerikanischen Gefängnissen mit Häftlingen an deren Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu arbeiten. Heute lehrt der alte Mann den Weg des Kreises in aller Welt. Statt um Konkurrenz und Rechthaberei geht es in solchen Ritualen der Kommunikation um Verständnis, Kooperation und Konsens. Statt dem Kampf der Meinungen um die eine Wahrheit können hier mehrere Wahrheiten nebeneinander stehen bleiben. Und statt um einfache Lösungen geht es um die manchmal so mühsame Ehrlichkeit, die dann aber letztlich doch erst wirkliche Einigung ermöglicht. Mittlerweile werden derartige alte Rituale der Kommunikation überall in der Welt wiederentdeckt, um an Orten, wo das Versagen von Kommunikation zu Krisen und Konflikten geführt hat, Heilung zu bringen. In den Slums der Großstädte Amerikas, im unlösbar erscheinenden Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, bei ethnischen Konflikten in Afrika und Asien, aber auch in Schulen oder in Unternehmen bei uns. Die amerikanische Psychologin und Kommunikationstrainerin Virginia Coyle gehört zu jenen, welche das uralte Wissen der Ratsversammlung, des Council, für die Konflikte der Gegenwart als Ritual der Kommunikation neu aufbereiteten. And the guidelines are simple. They're to listen from the heart. Die Leitlinien dafür sind ganz einfach. Im Kern geht es darum, aus dem Herzen zu hören, aus dem Herzen zu sprechen und nicht mehr zu sagen als nötig, also gut und knapp zur Essenz dessen zu kommen, was man sagen will. Ein weiterer Punkt ist die Spontaneität und das heißt, unvorbereitet sprechen. Denn wenn ich gleichzeitig zuhören und mich innerlich vorbereiten will, kann ich keinem von beiden gerecht werden und ich bin nicht präsent. Und wenn es uns gelingt, nicht vorzubereiten, was wir sagen wollen, sind wir oft selber überrascht von dem, was wir sagen. Diese Zusammenkünfte in Kreisform werden auf unterschiedlichste Weise praktiziert und sind in vielen Ländern und Kulturen zu finden. Wir nutzen sie für Entscheidungsfindung oder um kreative Prozesse auszulösen, um Konflikte zu klären und Beziehungen zu vertiefen oder einfach um alle zu hören und das gemeinsame Wissen zu entdecken. Das, was wir einladen, ist einfach die Wahrheit. Die Wahrheit jedes Einzelnen in eben diesem Moment, so gut wie er es aus seinem Herzen heraus ausdrücken kann. Die Wahrheit. Wenn sie wieder in den Mittelpunkt der Kommunikation gesetzt wird, dann, so zeigen viele der modernen Kommunikationsrituale, geschieht Heilung. Und das Paradoxe ist, wenn nicht nach Lösungen gesucht wird, sondern nach Ehrlichkeit, dann werden Lösungen leicht. Das gilt für die Methode des Council ebenso wie für die Methode der Dyade oder des Zwiegesprächs, wo sich Dialogpartner achtsam zuhörend gegenüber sitzen, wenn im Wechsel und ohne Unterbrechung gesprochen wird. Das kann in zerstrittenen Firmenteams ebenso funktionieren wie zwischen verfeindeten Ethnien. Doch es verlangt Übung und Geduld, so miteinander sprechen zu lernen, denn solche Rituale der Kommunikation widersprechen dem, was wir über Generationen gelernt haben, sagt der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg, Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Kommunikation ist etwas, das innerhalb des größeren gesellschaftlichen Rahmens steht, in dem wir erzogen wurden. In einer gewalttätigen Welt ist friedliche Kommunikation etwas sehr Schwieriges, denn die übliche Form des Umgangs provoziert unterschiedlichste Formen von Gewalt. Wenn die Menschen lernen, dass sie immer schön gehorchen sollen, weil sie sonst bestraft werden, und sie eine Belohnung bekommen, wenn sie funktionieren, dann fördert das die Gewalt in Sprache und Gesellschaft. Gewaltfreie Kommunikation muss also nicht nur den menschlichen Umgang, sondern gesellschaftliche Werte so ändern, dass eine Haltung des Mitgefühls unverzichtbar wird. Jeder Einzelne ist herausgefordert, seine eigene Kommunikation zu überdenken und neue tragende Strukturen zu finden. Dabei können Rituale hilfreich sein. Rituale, auf deren geltende Regeln man sich vorher geeinigt hat. Damit schafft man ein Feld, in dem offen und vertraulich gesprochen wird. Ein Feld, das respektvolle Ehrlichkeit und das taktvolle Ansprechen von Tabus ermöglicht. Manchmal entsteht dieses Feld in der Form des Kreises von alleine. Manchmal braucht es das Licht einer Kerze als Symbol des Lichtes, das die Dunkelheit erhellen soll. Manchmal hilft ein Sprechgegenstand, der wie ein Zepter dem Sprechenden Autorität gibt und Aufmerksamkeit garantiert. In solchen achtsamen Ritualen der Kommunikation entstehen Respekt, Vertrauen und Verständnis. Und in Folge nicht selten gemeinsame Ziele. Die Kommunikationstrainerin Gesa Heiten spricht von einem Mehrwert, der zwar unsichtbar bleibt, aber umso folgenreicher ist. Wir haben ja alle manchmal dieses Watzlawick-Modell, sehr bekannt, oben die kleine Eisspitze unterhalb des Wasserpegels liegen 2/3 der Kommunikation, liegen die Dinge, die nicht offensichtlich zutage treten. Was ich tue, ist, ich senke den Wasserspiegel. Ich mache nichts anderes, als dass ich die Emotionen, das Gefühl, das, was unterhalb der Wasseroberfläche liegt, zum Fakt mache. Wenn wir das an die Oberfläche holen, uns darüber unterhalten, dann können Entscheidungen sehr viel schneller getroffen werden. Damit sind wir an einer immateriellen Wertschöpfung beteiligt, die von den meisten Unternehmen unterschätzt wird. Die Kommunikationstrainer haben längst erkannt, dass Mitgefühl, Ehrlichkeit und die Balance zwischen Vernunft und Gefühl die eigentlichen Ressourcen sind, aus denen Kreativität, Innovation und Erfolg entstehen. Der Mensch ahnt es und ist bislang doch in den alten Ritualen der Kommunikation gefangen. Er will das eine und sagt das andere. Und bestenfalls kann er darüber lachen, wenn ihm der Spiegel vorgehalten wird. Doch die alten Rituale sind nicht länger Zwangsjacken, in die wir verknotet sind. Überall in der Welt wird innovativ mit neuen Ritualen der Kommunikation experimentiert. Ihr Ziel ist Frieden und Zusammenarbeit zwischen Ländern, Kulturen, Ethnien, Schichten, Belegschaften, Abteilungen, in Familien und zwischen Eheleuten. Die neuen Wege ähneln den alten Weisheiten, stellt der indianische Älteste Manitonquod beruhigt fest. Denn eine neue Kommunikationskultur kann Wege eröffnen, all die starren Ideologien zu überwinden, die schon viel zu lange Krieg und Zerstörung provozierten, sagt er. So eine Kommunikation lässt dich die großen Zusammenhänge erkennen. Was bedeutet das, was gesagt wurde, für das Universum, für die Menschen, für die Erde, für mich und meine Familie? Hinter dieser Art des Hörens steht die Grundhaltung, den Wert jeder Aussage zu würdigen. Dass die Ältesten eine Weisheit haben, die das Zuhören lohnt. Dass die Jüngsten etwas kapieren könnten, was wir nicht bedacht haben. Dass die Frauen eine Perspektive einnehmen, die jene der Männer bereichert und umgekehrt. Dass der Beitrag eines jeden wertvoll ist, einfach weil jede Biografie einzigartig ist. Es ist die Überzeugung, dass jeder zum Ganzen etwas beiträgt. Das ist das Gegenteil von Rechthaberei. Stattdessen sammeln wir neue Informationen, weiten die Grenzen unserer Einsicht und unseren Horizont dessen, was ist. Statt, nein, du hast Unrecht, sagen wir, aha, so siehst du das. Auf diese Weise lernt man einfach immer weiter.